Kapitel 26 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An L. Follen, Oktober 1842. In stiller Nacht, wir saßen noch beim Wein, Herweg und ich. Es trinkt sich gut zu zwein. Ich liebe nicht im Kreise lauter Zecher die lärmenden, die übervollen Becher. Ich lieb es mehr, trinkt man auf Du und Du sich brausende Gedanken zu. So saßen wir und träumten dies und das von stummer Liebe, von beredtem Hass, von kommenden, von göttlich sichern Tagen, an die die Könige nicht zu denken wagen. Von einer Hand, die aus den Wolken greift, von Schwertern, die die Zukunft schleift. Von Männern auch, die jubelnd einst wie wir, entrollt der Freiheit flatterndes Panier, die einst wie wir von Deutschlands Ehre schwärmten und einst wie wir um seine Schmach sich härmten. Dasselbe Blut, dasselbe warme Herz, zerrissen von demselben Schmerz. Und Herwig sprach und hob das Glas, Follen. Wir stießen an, wir meinten ihn zu sehen, wie er der Jugend einst vorangegangen, glorreich und kühn, mit kampfgebräunten Wangen, aufrechten Haupts, mit Blicken stolz und frei, Recht eines Kaisers Konterfei. Als tönte noch, als risse noch sein Wort, die jungen Herzen allgewaltig fort, als klängen noch die unvergessenen Töne, das Katzbachlied und Vaterlandes Söhne, als schmückte noch in morgendlichem Glanz ihn frisch der Jugend grüner Kranz. Und neben ihm, der in der stillen Flut des Meeres jetzt an fremder Küste ruht, der hellste Stern, der unserer Zukunft glühte, das wärmste Herz, das jemals Funken sprühte, sein Bruder neben ihm, sein Karl, fürwahr ein deutsches Dioskurenpaar. O edler Most, der damals frisch geschäumt, o schöne Träume, die sie da geträumt. Sie träumte noch von Hermann und Thusnelden, vom Deutschen Reich, von kaiserlichen Helden. Am heiligen Grab, die Banner sahen sie wehen, und sahen den Rotbart auferstehen. Es war ein Traum, was weiter, habt Geduld. Nicht ihre nur, es ist unser aller Schuld. Wir wandeln gern in süßem Dämmerlichte, wir Törichten, wir Träumer der Geschichte. Gut oder nicht, es ist so unser Los. In Träumen ist der Deutsche groß. Und wieder knospet der Geschichtebaum, und wieder träumt man einen anderen Traum. Traum oder mehr? Genug, wir wurden weiser. Wir geben nichts auf Könige mehr und Kaiser. Frei wollen wir sein, sonst gilt in unserem Reich uns Rotbart oder Weißbart gleich. Ich schau mich um, wo bleibt es nun, o sprecht, von Hermanns Stamm, das trotzige Geschlecht. Die einen sind, die Glücklichern, gestorben. Den hat die Not, das Alter den verdorben. Der bratet Ketzer, der treibt Muckerei, und Leo dient der Polizei. Heil dir, Follen, denn in der Zeitenschwung hell blieb dein Aug und deine Seele jung. Du schwammst hindurch, du hieltest dich im Strome, weit hinter dir die Burgen und die Dome. Kein Kaiser mehr, und einer doch, du weißt, der eine Kaiser ist der Geist. Das ist der Fürst, dem unser Haupt sich neigt. Das ist der Stern, der uns nach Osten zeigt. Das ist das Zeichen, das, in dem wir siegen, die Rosse schnauben und die Banner fliegen. Herbei, herbei, es gilt den letzten Streit. Herbei, ihr Ritter unserer Zeit. Du bleibst nicht aus. Mit Locken silberweiß, noch einmal trittst du in der Jugendkreis. Und was die Brust der jungen Welt durchzittert, was in den Seelen ahnungsvoll gewittert, und jedes Lied und jedes freie Wort in deinem Herzen tönt es fort. Heil dir und Gruß, und sei in deutschem Land von jedem Mund dein Name laut genannt. Du sollst sie noch, du sollst sie wieder schauen, vereint und frei des Vaterlandes Gauen. Dein letzter Atem trinke deutsche Luft, in deutscher Erde deine Gruft. Ende von Kapitel 26.